Modelle und Miniaturbauten. Die gute Stimmung litt ein wenig, als im Spätsommer die Kette der Erfolgsmeldungen abriss. Ich pendelte mittlerweile zwischen Rastenburg und Berlin. 2 Wochen hier, 3 Wochen dort, so ging es eine ganze Weile. Meistens flog ich mit der Kuriermaschine einer Ju-52. Den Besuch Mussolinis in der Wolfschanze verpasste ich. In der Reichskanzlei hatte man mir zwischenzeitlich ein anderes Dienstzimmer zugewiesen. Ich hatte schon länger darum gebeten, war ich doch recht unglücklich darüber, fernab der Kameraden so nah beim Chef wohnen zu müssen. Als ich gehört hatte, dass die 2 Nichten von Hausintendant Kannenberg ihren Raum verlassen würden, hatte ich daher gleich angeregt, ob ich das frei werdende Zimmer nicht übernehmen könne. Es war auch schöner als mein altes. Das hatte nun geklappt. Ich wohnte also jetzt im Erdgeschoss, nahe der Kantine vom Hausintendanten. Es mochte mir nichts aus, dass ich das Zimmer mit dem Filmvorführer Stein teilen musste. Stein lebte ebenfalls privat in Berlin und fuhr wie ich nach dem Dienst meist nach Hause. Wir kamen uns nicht in die Quere. Hans Junge, Hitlers Diener und der spätere Ehemann von Hitlers Sekretärin Traudl Humps, hatte bis zu seinem Tod, er fiel, nachdem er sich auf eigenen Wunsch zur kämpfenden Truppe hatte versetzen lassen, das Zimmer nebenan. Dr. Blaschke betrieb in diesem Trakt seine Zahnstation. Einmal in der Woche kam er von seiner Praxis am Kurfürstendamm in die Reichskanzlei. So ergab es sich, dass ich des öfteren Patienten, die einen Termin bei ihm hatten, zu seinem Sprechzimmer begleitete. Das waren im Übrigen seltene Gelegenheiten, bei denen die Herrschaften, etwa Frau Goebbels, mit mir ein paar Worte mehr wechselten als nur das Allernötigste. Vielleicht lockerte die Angst vor der Behandlung ihre Zungen. In Erinnerung geblieben ist mir von diesen Plaudereien aber nichts. Ich war erleichtert, nicht mehr an Hitlers Wohnung vorbeigehen zu müssen, wenn ich mich auf mein Zimmer zurückziehen wollte. Man hatte mir gesagt, er sei sehr empfindlich, was Geräusche angehe, und höre einfach alles. Ich kam ja zu allen Tages- und Nachtzeiten zum Dienstantritt, und immer Mäuschen zu spielen, wenn ich an seinen Privaträumen vorbeilief, war mir durchaus lästig. Auch war ich dadurch leicht greifbar, und ich hatte keine Lust, seinen Diener zu ersetzen, wenn der nicht auffindbar war. Das geschah schon häufig genug, wenn ich an dem kleinen Tischchen am Wirtschaftseingang Posten bezogen hatte und Hitler nach seinem Leibdiener verlangte, dieser sich abends aber schon voreilig in den Aufenthaltsraum Bauernstübchen abgesetzt hatte. Merkte Hitler, dass der Diener auf sein Rufen und Klingeln hin nicht erschien, beugte er sich von oben über das Treppengeländer und rief: »Posten!« Ich meldete mich mit: »Jawohl, mein Führer!« Nun schickte er mich nach dem Diener oder er äußerte seinen Wunsch gleich mir gegenüber. Nachts ging es häufig um seine Wärmflasche. Als das zum ersten Mal geschah, dachte ich zunächst, er hätte die ihn häufig plagenden Bauchbeschwerden, aber die Wärmflasche war für seine Füße bestimmt. Die für ihn außerordentlich wichtige Bettgenossin, die immer in ein blütenweißes Baumwollsäckchen gehüllt wurde, musste ich in einem solchen Fall flugs organisieren. Mal abgesehen davon, dass man Hitler möglichst nicht mit unnötigem Lärm belästigen sollte, war es aber so, dass wir vom Begleitkommando uns überall absolut frei bewegen konnten. Wir wurden diesbezüglich auch nicht eigens instruiert, wenn sich außergewöhnliche Gäste angesagt hatten. Im November 1941 beeindruckte mich ein Besucher ganz besonders, der Großmufti von Jerusalem. Ich begegnete Hitler auf dem Gang, als er gerade mit Mohammed Amin al-Husseini in seinem Arbeitszimmer verschwand. Verdutzt starrte ich dem Herrn mit dieser monströsen Kopfbedeckung hinterher. Für mich war es das erste Mal, jemanden in diesem Aufzug leibhaftig zu sehen. Vom Anlass des Besuchs oder von den Gesprächsinhalten hatte ich keine Ahnung. Oft zog es mich in das Balkonzimmer, das diesen Namen trug, weil man von hier aus auf eine Loggia treten konnte, mit Ausblick zur Wilhelmstraße, die Hitler nachträglich hatte anbauen lassen. In dem Balkonzimmer stand ein Billardtisch. An ruhigen Tagen schob ich dort so manche Kugel und versuchte, mich selbst zu schlagen. Den Modellsaal in der neuen Reichskanzlei suchte ich ebenfalls häufiger auf. Ob es dort gerade etwas Neues zu sehen gab, konnte ich leicht auskundschaften, wenn ich gerufen wurde, um die Ablösung für eine Sekretärin zu holen. Hitler diktierte nämlich mit Vorliebe im Modellsaal direkt in die Maschine, und das stundenlang. Alle halbe Stunde lösten sich die Sekretärinnen ab. Ich drückte mich gern herum zwischen all den Holz- und Gipsmodellen, technischen Prototypen und Miniaturbauten. Lange betrachtete ich etwa ein Modell vom Tempelhofer Flughafen. Den Plänen nach sollte sich das Gelände viel weiter nach Neukölln ausdehnen, als es dann realisiert werden konnte, auch war der Flughafen laut Hitler nicht für die Ewigkeit gedacht. Er nahm an, der Flugverkehr werde sich so wandeln, dass die Kapazitäten eines solchen Stadtflughafens nicht länger ausreichen würden. Irgendwann sollte aus ihm eine riesige Sportanlage werden, Laufbahnen, Tennisplätze, ein Schwimmbad, daraus könnte man auch ein Gesundheitszentrum machen, meinte er, oder einen Vergnügungspark. Mehr als für manche architektonische Spielerei Speers interessierte ich mich für alles, was mit Technik zusammenhing. So hat es mir etwa der Entwurf eines Gezeitenkraftwerks angetan. Wie Hitler war ich fasziniert von der Idee der Nutzung von Ebbe und Flut zur Energiegewinnung. Ich war im Modellsaal zugegen, als zwei Ingenieure ihm einen langen und komplizierten Vortrag über die Nutzung von Strömungskräften hielten. »So etwas kann man aber nur auf europäischer Ebene regeln«, gab Hitler allerdings zu bedenken. Dass der Modellsaal so leicht zugänglich war, sollte er noch bedauern. Eines Tages wollte er sich die Prototypen des neuen Tigerpanzers ein weiteres Mal ansehen, doch die waren nicht aufzufinden. Der Verdacht fiel auf zwei Angehörige des Reichssicherheitsdienstes, bei denen die eigenen Kameraden umgehend eine Hausdurchsuchung vornahmen. Diese förderte außer den vermissten Panzern, die mittlerweile als Spielzeuge der Söhne dienten, noch einiges weiter aus der Reichskanzlei zutage, Porzellan, Handtücher und Besteck. Die beiden hatten sich ordentlich bedient. Ich habe sie nie wieder gesehen. Mir war ein solches Verhalten vollkommen unverständlich. Den Arbeitsplatz hätte ich für ein bisschen Krimskrams aus der Reichskanzlei niemals aufs Spiel gesetzt. Mein Dienstgrad war mir dabei herzlich egal, einen höheren Rang als den eines Oberscharführers erreichte ich nie. Es gab irgendwann eine Vereinbarung zwischen Reichsleiter Martin Bormann und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler, dass es im Begleitkommando keine Beförderungen mehr geben sollte. Der Beschluss lautete, dass die gegebenen Dienstränge für die anfallenden Arbeiten ausreichten. Das Begleitkommando war meines Wissens nach versorgungsbedingt dem Reichsinnenministerium unterstellt. Hier war Hans-Heinrich Lammers zuständig. Immer wieder meldeten sich Kameraden von mir freiwillig an die Front, um Beförderungen zu erhalten. Otto Günsche etwa, der diese als Voraussetzung für eine Karriere beim Auswärtigen Amt brauchte, die er nach dem Krieg anstreben wollte. Von 5 Kameraden, die diesen Schritt machten, fielen 3 im Fronteinsatz. Mich hätten keine 10 Pferde mehr ins Feld gebracht. Nein, ich war nicht scharf auf einen höheren Dienstrang. Wozu denn? Ich war doch schon beim Führer.